Vincenz, ist ich mein, wenn der Westwind weht über die Gerstenfelder. Du vergisst im Licht Eifersucht von einst, als wir gingen durchs goldene Feld. Liebe sich für den Augenblick über die Gerstenfelder, sank in seinen Arm, öffnet sich das Haar mitten im goldenen Feld. Bleibst du jetzt bei mir, meine Liebe, hier zwischen den Gerstenfeldern? Wir vergeben im Licht Eifersucht von Fürstchen Leib erglühen, wenn den Mund du küsst, mitten im goldenen Feld. Ich machte nie Versprechen, nur leicht dir, hab auch welche schon gebrochen. Doch ich schwör für die Zeit, die bleibt, wir gehen durchs goldene Feld. Wir gehen durchs goldene Feld. Goldene Feld, als wir gingen durchs goldene Feld.